Hallihallo und willkommen bei Elektroblüten. Heute mal etwas ruhiger wie gestern. Mehr so Klavier, Cello und Geige. Aber natürlich steht Elektro immer noch im Vordergrund. Heißt ja nicht umsonst Elektroblüte. Ich wünsche euch viel Spaß und melde mich gleich wieder. Gerade läuft von Alternate Carbone Imposed. Ciao, ciao und bis gleich. Ordnungsgemäß aufgezeichnet und ist nachher zu hören auf soundcloud.com/elektroblüten. Nur so als Info, wer jetzt einschläft durch die Musik, hat nachher noch eine Chance. Thank you. sich die Bands immer so komische Namen geben müssen. Diese hier ist Auxilu. Und der Song heißt Ennas. Viel Spaß! Thank you.

He could feel the rumble. Nachdem jetzt alle wieder wach sind, können wir fröhlich sein mit Flugzeugen. Happiness in Airplanes mit Exopraxia. Immer diese Namen. Jahr mit Eternal Fracture. Im Chat, wenn ihr mit mir schreiben wollt. Chat, ne? Nur so, am Rande. Thank you. Spiel keine 9-Minuten-Tracks, sagten sie. Das schreckt die Zuhörer ab, sagten sie. Naja, ich hab's trotzdem gemacht. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Jetzt kommt gerade Shomomose mit No Audio. Viervierteltakt, Remix bei etc. Nein, wirklich, die Band, die das Remix hat, heißt etc. Kein Scherz. Wenn ihr lange nicht mehr beim Ohrenarzt war, hier ist der Audiologist, also The Audiologist, mit 9. Also 9, nicht 9. Also, ihr wisst schon. Viel Spaß! Habe ich Ohren- oder Augenarzt gesagt? Ich meinte Ohrenarzt. Titel lese ich nicht vor. Und für alle, die hier den Podcast in der Konserve hören, die können ihn auch live hören. Samstags und sonntags um 0 Uhr auf möbmöb.org. Samstags mit Zyriak und sonntags mit mir. Dementius, falls das unklar gewesen sein sollte. Hate gehört zu den Bands, die ich mittlerweile unheimlich gerne nachts höre. Das ist einfach absolute Chill-Out-Musik. Das ist faszinierend. An ice cream once a week and a pint of beer. Das waren jetzt Künstler und Trackname. Somnie in Sede Ac Loco. Zu jedem Ort. Zu jedem Haus und Ort heißt das. Sagt der Google-Übersetzer. Ist übrigens Latein, sagt der Google-Übersetzer. Keine 9-Minuten-Tracks, aber der hier ist 10 Minuten lang. Altered Carbon mit Poly Nemex. Thank you. Kindheit noch kennt und wo euch immer wohlgefühlt habt. Lehnt euch zurück und hört die Musik, lasst die Musik durch euch fließen, lasst eure Muskeln schwer werden und genießt einfach die Musik und die Bilder eures frühen Lieblingsortes. Genießt, dass ihr euch sicher fühlt und geborgen. Haltet die Augen geschlossen, aber leicht, dass sie nur ganz sanft aufliegen und träumt euch davon. So, ist noch wer wach? Denn jetzt kommt der nächste Track. Und zwar von Auxilo Teria oder Tria. Imaginäre zweite Persönlichkeit von Gesichtskirmes. Jetzt läuft Glassboy und Currently Moon mit Pat Rain. Tony Higgins auf dem Mond. When You're on the Moon. Michael Valentin West mit Lux Interior, ein Midtoma Remix. So, die letzten vier Songs. Jetzt der Ohrenarzt, The Audiologist mit Theater, Volume 2. Danach nochmal Fate mit Aeron Aquatica 1 und 2. Und zum Schluss Kuna mit Underwater. Viel Spaß. der letzte Song fängt an. Ihr werdet mir fehlen. Nein, also doch schon irgendwie. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Nacht und für die, die die Konserve hören, einen wundervollen Tag oder wann immer ihr das hört. Also, auf Wiedersehen. Bis nächsten Sonntag. Und am Samstag ist Zü wieder dran. Vielleicht mit etwas mehr Action, hm? Lass euch noch mal entspannen. Die vollständige Trackliste gibt es dann bei der Konserve. Auf www.soundcloud.com/elektroblüten. Eine wundervolle Nacht euch. Tschüss.